Das ist aber auch recht und billig so. Denn recht und billig ist es in einer Wirtschaftsordnung fassenden Geistes, dass der, so diesen Geist ein Leben lang bewährte, seinen Erben nicht nur seines Geschäftes, sondern auch seines auch im wissenschaftlichen und künstlerischen verwendbaren Geistes die Mittel hinterlässt, sowohl sein Unternehmen fortzuführen, als auch wirtschaftlich durch eben dies Unternehmen unabhängig gemacht, jenen Berufen sich zuzuwenden, die nicht durch Geld restlos entlohnt werden können, ja die gerade deshalb nur wirtschaftlich Unabhängigen immerdar vorbehalten bleiben werden. Wird dies nicht, auch vom Arbeiter, dessen Neid und Missgunst ja der Jude so gerne gegen alle arische wirtschaftliche Unabhängigkeit verwertet, verstanden und gebilligt, dann werden eben bald nur mehr der Mensch beweglichen Geistes als Verwalter der pekuniär erträgnisarmen Berufe und Beschäftigungen dastehen und der arische Weltuntergang wäre nicht mehr aufzuhalten. Missgunst und Neid, in der arischen Menschheit vom Judentume großgezogen, führen unbarmherzig zur Vernichtung des arischen Geistes, das heißt also zur Versklavung des arischen Menschentums. Wer das nicht begreifen will, der mag in seinen verstiegenen Idealen weiter das Ende aller lebendigen Möglichkeiten arischer Zukunftsideale betreiben. Wir aber wissen, dass wirtschaftliche Unabhängigkeit, vererbt von rechtschaffenden arischen, produktiv tätigen Geister auf Söhne und Enkel, nicht nur nichts Verwerfliches und Böses ist, sondern ganz einfach die Voraussetzung zu dem Bestande einer arischen Weltordnung. Und endlich wird der Arbeiter aufhören müssen, mit seinen dem Unrechten gegenüber großgezogenen Neide die Rolle des Hödür zu spielen, dem der Loki alleweglich die Lanze in die Hand drückt, dass er den lichtbringenden Bruder zu Tode treffe. All das aber, was das gänzliche Aufhören alles Zinses betrifft, bleibe Zukunftsmusik und sei der arischen Menschheit in dem Augenblick als Geschenk zu eigen gegeben, wo das sich bewährende neue Wirtschaftsleben erweise, dass man auch ohne diese Verewigung aller Teilrückzahlungen an die und von der Zentralstelle auskäme. Hätten wir nur die fassende Geisteskraft aller arischen Staaten so weit gebracht, dass die 5% für alles von der Staatsbank entliehene, die 3% für alles der Staatsbank anvertraute Geld, Gemeingut und Voraussetzung für die Neuordnung geworden wären, für die erlösende Krönung des Ganzen in absehbarer Zukunft wäre uns, weiß Gott, nicht bange. Jedenfalls aber kann der Staat heute schon gestatten, dass der Rentner sich, falls er keine Erben besitzt, durch leibrentenartige Auszahlung Zeit seines Lebens sein Einkommen vergrößere, worauf bei seinem Tode das betreffende Rentnergeld der Staatsbank, das heißt also dem Gesamtvolksvermögen, anheimfällt. Dass demnach niemand anderer als die Staatsbank jemals ein Recht auf derartige Verdienste haben darf, wie sie heute die Leibrenten den Privatunternehmungen abwerfen, ist mehr als selbstverständliche Folge unserer Grundgedanken. Das aber Erkennen nur wahrhaft eines ist, wenn es zum Tun führt, diese faustischen Gedanken wird der Arier bei der bevorstehenden Wirtschaftsreform am eigenen Leibe erleben und zu bewähren haben. Denn da dies arische Erkennen dem Juden und auch der römischen Kurie verhasst ist, weil die heute einzige großzügige Volksvergewaltigung nur mehr die wirtschaftliche ist, da man mit Aberglauben doch viel weniger ausrichten kann wie einstens, so wird der Arier eben seine Kraft gegen alle Verwirrungsversuche zu bewähren haben und die Männer an die Spitze stellen müssen, die die Verwirklichung des als Recht Erkannten durchzuführen, die unerschütterliche Kraft besitzen. Diese Kraft aber wird sowohl eine der theoretisch klaren Einsicht und Tatfreudigkeit sein, als auch namentlich die unentbehrliche Seelenhellsichtigkeit im Gegensatze zur allgemeinen unter den Ariern vorherrschenden Seelenblindheit. Oberstes Gesetz aber allen Verwirklichens arischer Gedanken wird sein müssen, zu wissen, wer die Menschen sind, die sich als Mitarbeiter bei allen arischen Reformversuchen herandringen und die von Zion und Rom hineingeschickten Judasse von den ehrlichen Mitstreitern zu unterscheiden und also davon zu jagen. Wer hier versagt, wessen mangelnde Menschenkenntnis ihn nicht befähigt, den politischen Schwindler vom wahren Mitstreiter zu unterscheiden, der wird in allem Tatwillen versagen und sein unglückseliges Volk nur immer weiter in den Wust und Wahn hinabführen, doppelt verhängnisbringend, weil weder er noch die, die ihm Gefolgschaft leisten, derart je erkennen, warum denn alles Geplante vergebens ins Leere verläuft und zu Schanden wird. Der Abschnitt Politik des Buches Deutscher Geist oder Judentum ist als unentbehrlich für diese Erkenntnisse hier nachzulesen. Die Macht, die das Böse will und doch das Gute schafft, dies soll aber denn doch am Ende die tröstliche Weisheit sein, die zum Siege der guten Sache führen wird. Denn das Judentum hat zwar alle Staatengebilde zerstört und alle arischen Existenzen zugrunde gerichtet, die wie Militär und Beamter auf den früheren Staatsbedingungen aufgebaut waren, aber hierbei mussten, um überhaupt weiterleben zu können, so viele Tausende in die wie Pilze emporgeschossenen Privatbanken eintreten und diese ihnen bis dahin völlig fremden Gebiete durchdenken und durchleben, dass wir heute ein Heer arischer Bankbeamten besitzen, die sich freudig der neuen Staatsbank unterordnen werden, sodass der arische Staat, die arische Staatsbank, mit den dazugehörigen arischen Bankbeamten also gleich wird besitzen können. Da aber diese Bankbeamten, so wie bisher, werden arbeiten können, denn das Eigentliche des jüdischen Finanzweltnetzes haben die ja nur als Werkzeuge Fungierenden niemals erfahren, wird sich gar bald für die Staatsbank ein tadelloser und gedeihlicher Betrieb ergeben, da ja das nunmehr Eigentliche in keinerlei geheimnisvollen Schavrusse-Börsenstreichen und Vertrustungen, Aufreißen von Betrieben und Schieben bestehen wird. So aber wird man beseligt aufatmen, die Genialität der bisherigen Direktoren entbehren können, die, bei arischem Lichte besehen, ja nichts anderes als das pfiffige Zusammenspiel einer allzu spät entlarvten Weltverschwörer- und Verbrecherbande war und ist. Aber freilich, mit den nötigen arischen Bankbeamten ist das Problem der arischen Staatsbank noch lange nicht gelöst. Es gehört dazu noch unbedingt das geschulte Heer der Sachverständigen auf allen Gebieten und in allen einzelnen Zweigen der Industrie, Landwirtschaft, Technik und jeglicher Warenart,